Ganz allein im Dunkeln saß ich heute Nacht, als ich mich umsah, war's einsam und verlassen. Doch der Weg ohne dich ist die reinste Hindernis, und dann macht das Leben keinen Sinn mehr. Zusammen mit dir geht mir ein Licht auf, so sei unbesorgt, es ist schwer zu beschreiben, ganz darauf gefasst sein, denn es steckt tief in mir, die ich von außen zeigen lass. Du scheinst im Nu, heute Nacht hab ich verstanden, wie wichtig du mir geworden bist, und das Verlangen nach Liebe wird immer mehr. Das scheint für dich ein Traum zu sein, und du wirst sehen, wie sehr ich dich mag und warum ich sehr an dir häng. Zweifel nicht daran. Zusammen mit dir geht mir ein Licht auf, so sei unbesorgt, es ist schwer zu beschreiben, ganz darauf gefasst sein, denn es steckt tief in mir, die ich von außen zeigen lass. Du scheinst im Nu. Es wird nicht einfach ein normales Leben geführt, sondern ein Leben zu zweit in Sinnlichkeit und Harmonie. Du wirst mit mir zufrieden sein. Ich hab Geduld, das was ich glaub, und letztendlich besiegt in mir, neuer Mensch zu sein. Und das nur zusammen mit dir will ich in den Tod ziehen. Nur mit dir allein verbringen in meinen Armen und Stunden. Mit dir träumen, die Stärke unserer Wille ist widerstandsfähiger als je zuvor zu haben. Keine Angst, glaube mir, es geht bergauf bis ins Gemüt. Hab keine Sorgen mehr, somit verlasse ich mich auf dich. Wir sehen, die Zeiten kommen. Du wirst verstehen, verstehen an das, was du erhofft hast. Nur zu glauben, verstehe es, denn es erfüllt sich in ein Versammeln Liebe. So horch, wenn ich dir sag, ich bin stets für dich da. Ganz und gar komm ich, um bei dir zu sein. Ganz und gar.